Mal. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Das sind wir gut gelaunt. Da sind wir gut gelaunt. Das sind wir gut gelaunt, gelaunt, gelaunt, gelaunt. Sie wird brauchen, ich muss einmal. Yeah, das sind wir gut gelaunt. Yeah, das sind wir gut gelaunt. Wo ist er denn? Das sind wir gut gelaunt.